Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Gefühle zeigen. Emotion und Musik in den 80er Jahren. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elber. Die Liverpooler New Wave Band Pink Industry hat in den frühen 80ern schon ein wenig den Trip-Hop-Sound der späten 90er vorweggenommen. Laszive Vocals, elektronisches Playback. Ich glaube, diese Band war mit ihrem Sound einfach viel zu früh. Deswegen kennt sie heute niemand mehr. Interessant auch hier der Einsatz des Saxophons, das durch viel Echo so klingt wie ein Synthesizer, nur vielleicht etwas organischer. Wir hörten Pink Industry mit What I Wouldn't Give. Er galt immer als der Stille des Manchester Factory Labels. Während sich alle Aufmerksamkeit auf New Order und später Happy Mondays richtete, vergaß man den sensiblen und äußerst begabten Gitarristen Vinnie Riley alias The Durruti Column einfach zu schnell. Dabei hatte seine sphärische Kombination aus Echo-Gitarre, Rhythmusmaschine und Gesang durchaus völlig einmaligen Charakter und war extrem emotional. The Durruti Column gibt es noch heute. Vinnie Riley wird im nächsten Jahr 60. Die kommende Aufnahme stammt aus dem Jahr 1981. Hören wir vom Album LC den Song Never Known. Thank you. Das schottische Duo Micro Disney klang in den 80ern immer so ein wenig wie die Smiths. Nun hatten sie sich für ihr Debüt Everybody is Fantastic den gleichen Produzenten ausgesucht und mit ihren gefühlsbetonten Songs kleine Kurzgeschichten aus dem Leben der Großstadt parat gehabt. Hören wir Micro Disney mit This Liberal Love.

Es ist eigentlich kein Wunder, dass Anthony Hegarty, einer der aktuellen und emotionalsten Sänger zurzeit, sich ausgerechnet Liz Fraser für das Londoner Meltdown Festival aussucht, das er in diesem Jahr kuratiert. Fraser hat in den 80er Jahren mit der Band Cocteau Twins Geschichte geschrieben und dann später mit ihrer wirklich ungewöhnlichen Stimme den Song Teardrop von Massive Attack geprägt. Das erste Cocteau Twins Album erschien 1982 und das war eine kleine Sensation. Diese sphärischen Gitarrensounds, die auf die zerbrechliche Stimme von Fraser trafen, definitiv ihre Zeit voraus. Hören wir vom Album Garlands den Song Deaf, Dumb and Blind. The Blue Nile sind eine der schottischen Bands der 80er, die nie über einen gewissen Kultstandard hinausgekommen sind. Dabei haben sie mit Paul Buchanan einen unglaublich talentierten Sänger gehabt und mit ihren elektronisch-akustischen Arrangements auch einen sehr eigenen Sound geschaffen. Ihr erstes Album A Walk Across the Rooftops ist immer noch eine Art Meilenstein in Sachen emotionaler Popmusik. Hören wir den Song Stay. I'm not afraid to die. Love is a Wonderful Color von der Band The Icicle Works. Das Debüt der Gruppe aus Liverpool erschien 1983 und war vielleicht zu verspielt, zu pompös und zu melodienverliebt für diese Zeit. Sänger und Gitarrist Ian McNabb ist in seiner Heimatstadt immer noch eine Institution und seine Songs, die alle im emotionalen Breitbandformat produziert sind, bleiben unvergessen. Die britische Band Set Lovers and Giants war in den 80ern immer so etwas wie ein Geheimtipp und gefiel vor allem Freunden von Bands wie beispielsweise den Chameleons. Weltschmerz, Pink Floyd-eske Harmonien. Richtig erfolgreich waren sie nie, außer dass Gitarrist Tony McGuinness als ein Drittel von Above and Beyond heute ganz groß in der Trance-Techno-Szene mitmischt. Kennt man Above and Beyond und hört man Set Lovers and Giants, dann kann man die Verbindung irgendwo spüren. Es geht um Gefühle, große Gefühle. Hören wir Set Lovers and Giants mit On Another Day. Say my name. The Sound waren eine der 80er New Wave Bands, die auch auf höchst emotionale Songs gesetzt haben. Ihre ersten beiden Alben sind Klassiker des Genres. Danach wurde es dann ein wenig zu prätentiös und aufgesetzt. Hören wir vom zweiten Album In the Lion's Mouth den Song Winning. Wenn man schon ein Album Es wird alles in Tränen enden nennt, dann ist die Richtung eigentlich schon vorgegeben. It Will End in Tears war auch das erfolgreichste Album des britischen Studioprojekts This Mortal Coil, das vom Chef des damals ebenso stilsicheren Labels 4AD in den frühen 80ern initiiert wurde. Eine lose Kollaboration diverser Musiker und die sehr eigene Vertonung von 70er-Jahres-Songs, wie beispielsweise des Tim Buckley-Stücks Song to the Siren, bekommt man wirklich heute noch Gänsehaut. on the floating shipless oceans. I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm as puzzled as a newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand mid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Ich kann mich auch gut erinnern, in den frühen 80ern war emotionale Musik bei den Punks völlig verpönt. Es musste laut, anarchistisch und immer gegen das System sein. Aber es gab eine Ausnahme und die ist Young Marble Giants. Das erste Album erschien 1980 und war eine der ersten Veröffentlichungen des damals jungen Rough Trade Labels. Die Musik der Young Marble Giants war unprätentiös und war in ihrem Minimalismus so etwas wie Chill Out für die Punks. Hören wir vom ersten Album den Song Brand New Life. Thank you. Ende der 80er machte diese britische Band von sich reden, die sich anfangs noch sehr von Jesus and the Mary Chain inspiriert fühlten, um dann wesentlich poppiger zu werden. The House of Love hatten große Refrains, toll inszenierte Songs, die dann später fast schon fälschlicherweise als Britpop durchgingen. Wir hörten von 87 vom Debüt den Song Christine. Das war's auch schon fast im Soundcheck, in dem es heute um Emotionen und Musik der 80er Jahre ging. Es gibt so viel mehr aus der Zeit, dass diese Sendung nur die Spitze des Eisbergs präsentieren konnte. Enden möchte ich mit dem großen Hit der Gruppe OMD, der Synthie-Pop und Emotionen ziemlich gut verband. Hören wir Enola Gay, Thomas Elbermann am Mikro und sagt jetzt schon mal Tschüss.